der Fortschritt sich blamiert. Viel zu viel, das du nicht brauchst. In weiter Ferne, wo meine Ruhe eskaliert. Irgendwas war schade und irgendwas war schön. Irgendwie gewundert und trotzdem was verloren. Irgendwie so müde und irgendwie kaputt. Hier, wo alles immer etwas schlimmer ist. Tage hinterm Horizont. Niemand spricht hier unsere Sprache, keiner kann mich finden. In weiter Ferne, wo man seine Zwänge fast vergisst, wo man ganz alleine ist. Verpasster Augenblick, die Kälte, die sich in mich frisst. Alles überwunden und trotzdem noch zu viel. Irgendwie so müde und irgendwie auch nicht. Ich kann nicht anders und denk nur an dich. Irgendwas war schade und irgendwas war schön. Irgendwie gewundert und trotzdem was verloren. Irgendwie so müde und irgendwie kaputt. Hier, wo alles immer etwas schlimmer ist. Hier, wo alles immer etwas schlimmer ist. Irgendwas war schade und irgendwas war schön. Irgendwie gewundert und trotzdem was verloren. Und trotzdem was verloren.